Du bist schon da. Halleluja. Das ist die Realität. Und davon geht die Bewegung der Herrlichkeit Gottes aus. Ja? Das ist der Start sozusagen, wenn wir es jetzt hier nochmal sehen, der Start dessen, was Gott jetzt tut. Denn am Ende der Zeit wird die ganze Erde erfüllt sein, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Wie wird die ganze Erde die Herrlichkeit des Herrn erkennen, wenn nicht durch diejenigen, die die Herrlichkeit des Herrn tragen? Amen. Wenn du mit Christus auferweckt bist und mit ihm versetzt worden bist an himmlische Orte, dann bedeutet das ja, dass du, wo du jetzt hinkommst mit deinem Körper, dass die Herrlichkeit Gottes mit dir mitkommt. Logischerweise, weil du bist ja da, du bist ja drin. Das heißt, wo du hinkommst, kommt die Herrlichkeit Gottes mit dir hin. Und wie können die Menschen in der Welt draußen die Herrlichkeit des Herrn erkennen? Durch jemand, der die Herrlichkeit des Herrn ihnen bringt. Also durch dich. Amen. Sag mal, durch mich. Halleluja. Preist den Herrn. Und ich habe vorher schon gesagt, diese Realität müssen wir im Geist ergreifen. Diese Realität ist eine geistliche Realität, nicht eine natürliche Realität. Oder wie viele von euch wurden, als sie von Neuem geboren wurden, oder sagen wir so, wie viele von euch haben, als sie von Neuem geboren wurden, ihre Hautfarbe geändert? Niemand von euch, oder? Niemand sieht anders aus jetzt im Äußeren, nur weil er von Neuem geboren wurde. Trotzdem ist etwas mit dir radikal anders geworden. Das sieht man vielleicht nicht sofort im Äußeren, wobei manchmal sehen Leute einfach an, wenn sie im Geist schauen, ja, dann sagen sie, hey, was ist mit dir passiert? Was ist anders bei dir? Und sie denken, oh, du hast immer noch die gleiche Brille auf, du hast immer noch die gleiche Haarfrisur, du hast immer noch die gleiche Hautfarbe und trotzdem ist mit dir was anders. Das ist eine Realität, die nicht im Sichtbaren ist, sondern es ist eine Realität, die im Geist ist. Und gemäß dieser Realität wandeln wir als Söhne der Herrlichkeit. Amen. Du bist ein Sohn der Herrlichkeit, einfach durch deine neue Geburt. Weißt du, du wirst nicht mehr ein Sohn der Herrlichkeit. Ich meine, wie von euch glauben dem vollen Evangelium? Wie von euch glauben das, was ich jetzt gerade in der ersten Stunde gesagt habe? Wie von euch glauben es im Sinne von, ja, damit identifiziere ich, das gilt für mich, das bin ich. Halleluja. Amen. Okay. Dann bist du ein Sohn der Herrlichkeit. Du wirst nicht ein Sohn der Herrlichkeit, sondern du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Es ist kein Prozess, sondern du bist es. Ein Prozess ist es, mehr und mehr gemäß dieser Realität zu leben. Amen. Deswegen sagt Paulus in Galater 5, Vers 16, ich lese mal in der Hoffnung für alle, da sagt er, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Der Elberfelder sagt, wandelt im Geist. Ja? Und dann sagt er weiter in der Elberfelder, sagt er, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Das ist manchmal unser Problem. Das Fleisch, was ist das Fleisch? Das Fleisch ist zum Beispiel dein Verstand, der nicht das Wort Gottes unbedingt glaubt, weil der Verstand sagt, ja, der Intellekt, ja, sagt aber, ja, die Wissenschaft sagt und der sagt und das habe ich gehört und in der Schule habe ich gelernt und so weiter. In der Schule habe ich gelernt, glaub nur, was du siehst. Ja, das ist ein Fehler. Amen. Halleluja. Amen. Aber der Verstand kämpft gegen die Realität des Geistes. Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Das ist wieder gut. Amen. Das ist gut. Das Fleisch kämpft manchmal gegen den Geist. Das heißt, das Fleisch steht dem entgegen, dieser Realität. Das Fleisch sagt dir, wenn du morgens aufwachst, sagt er, was hat der gesagt? Du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Wie fühlst du dich heute? Stimmt nicht. Der hat ja Mist erzählt. Stimmt gar nicht, du bist immer noch der Alte. Was ist das? Das ist das Gefühl vielleicht. Gefühl ist auch Fleisch. Weißt du, das Reich Gottes ist nicht im Gefühl. Amen. Jesus hat nicht gesagt, wer den Vater anbetet, muss ihn mit Gefühl anbeten. Das haben auch manche Christen verwechselt. Sie denken nur, je mehr Gefühl sie in die Anbetung legen, umso mehr gefällt es Gott und umso mehr berühren sie Gott. Aber es geht nicht um dein Gefühl, sondern Jesus hat gesagt, wer den Vater anbetet, muss ihn im Geist, sag mal im Geist. Und in der Wahrheit, also gemäß der Wahrheit des Wortes Gottes, gemäß der Wahrheit dessen, was das Wort Gottes sagt, dass du bist und der du bist und wo du bist. Ja? Du glaubst, was das Wort Gottes sagt, der du bist, wo du bist, was du kannst, was du hast. Das glaubst du. Und das ist Geist. Amen. Und der Geist, das ist das Gute, der Geist kämpft gegen das Fleisch. Das ist eine gute Sache. Das heißt, der Geist ist bestrebt, das Fleisch auszuschalten tatsächlich. Das ist sein Bestreben, das ist sein Wille, das ist seine Tendenz sozusagen. Schau, in Römer 8, Vers 14 heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, oder man kann auch übersetzen, so viele vom Geist Gottes bestimmt werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, der Erweis deiner Sohnschaft liegt darin, dass du vom Geist bestimmt wirst. Und dann sagt er weiter, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Mit anderen Worten, der Geist der Sohnschaft, den du empfangen hast, ist ein Geist, der vom Heiligen Geist bestimmt werden will. Der will nichts anderes. Der Geist, der ruft, aber Vater, will vom Geist bestimmt werden. Der Geist, der ruft, aber Vater, will nicht vom Fleisch bestimmt werden. Glaubt es nicht. Der will das überhaupt nicht. Der will das überhaupt nicht, sondern der will vom Geist Gottes bestimmt werden. Das ist seine Bestimmung, weil wer vom Geist Gottes bestimmt wird, der ist ein Sohn Gottes. Das heißt, bestimmt werden vom Heiligen Geist und Sohn Gottes sein gehört untrennbar zusammen. Ist eine Einheit. Amen. Wovon lässt du dich bestimmen? Vom Geist Gottes? Und weißt du, wenn ich sage vom Geist Gottes, dann haben manche Christen auch eine falsche Vorstellung. Dann denken sie, vom Geist Gottes bedeutet von einer Stimme, die ich höre. Da musst du aufpassen. Manche Leute hören viele Stimmen. Einige von diesen Leuten sind gerne mal für ein paar Wochen in einer gewissen Einrichtung, wo sie dann behandelt werden. Ja, da musst du aufpassen als Christ, verstehst du? Du wirst als Christ nicht von Stimmen geführt. Schon gar nicht wirst du von einer lauten Stimme geführt. Amen. Der Heilige Geist brüllt dich nicht an. Wenn er sehr laut redet, ist es sicherlich nicht der Heilige Geist. Ja, sondern der Heilige Geist ist die zarte, sanfte Stimme in deinem Innersten. Du wirst vom Geist Gottes geleitet, vom Geist Gottes bestimmt. Aber nirgendwo sagt er, dass es eine Stimme sein muss. Der Heilige Geist spricht zu dir. Ja, er kann innerlich sprechen, tatsächlich. Aber du musst unterscheiden zwischen dem Empfinden, dem Wahrnehmen, dem Hören, dem Sehen dessen, was der Heilige Geist tut, und den Stimmen. Jesus hat gesagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, ja, sondern was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn. Das heißt, Jesus wurde auch nicht von Stimmen geleitet. Der hatte nicht ständig irgendeinen kleinen Mann im Ohr, der ihm gesagt hat, geh rechts, geh links, tu dies, tu jenes. Nein, sondern der hatte eine Verbindung im Geist. Sein Geist war eins mit dem Heiligen Geist und deswegen wusste er, was zu tun ist. Er hat es gesehen, er hat es wahrgenommen, er hat es vielleicht auch mal innerlich gehört, so, ja, dass es innerlich in ihm gesprochen hat sozusagen. Ja. Aber verstehst du, was ich dir sagen will? Da müssen wir aufpassen, weil manche Christen sind so heiß drauf, ganz sicher, und ich will nur vom Heiligen Geist geleitet werden. Und es kann tatsächlich dazu führen, dass sie an den Punkt kommen, wo sie wirklich auf Stimmen hereinfallen. Irgendwas redet zu ihnen und sagt, oh, endlich höre ich eine Stimme. Oh, ich wollte so unbedingt die Stimme Gottes hören. Jetzt höre ich endlich eine Stimme. Und ehe sie es sehen, hören sie alle möglichen Stimmen, die ihnen alles Mögliche sagen, die sie unter Druck setzen, die dies und jenes sagen, die sie verdammen und was weiß ich was. Und es ist alles gar nicht der Heilige Geist. Amen. Diejenigen, die vom Geist Gottes bestimmt werden, das ist viel mehr als eine Stimme hören. vom Geist Gottes bestimmt werden, ist mehr als ich höre eine Stimme und dann tue ich, was die Stimme sagt. Vom Geist Gottes bestimmt sein heißt, ich lebe in dem Bewusstsein, der Heilige Geist ist auf mir, der Heilige Geist ist in mir, der Heilige Geist ist um mir. Alles, was ich tue, ist einfach bestimmt vom Heiligen Geist, weil ich mich ihm hingegeben habe, weil ich mich ihm ausgeliefert habe. Und manche Sachen, die kannst du einfach tun und du weißt gar nicht, warum. Und erst hinterher erfährst du, das war echt total der Heilige Geist. Ja. Das ist interessant, jetzt hat gerade eine unserer Lehrerinnen in der Glory Life Schule, wir haben ja unsere Glory Life Schule immer Donnerstagabend, zwei Lehrstunden. Übrigens, wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, du kannst auch hier in Hamburg dabei sein in der Glory Life Schule, weil die kann man per Livestream machen. Das sind zwei Lehrstunden die Woche, wo du trainiert wirst, wirklich als dieser übernatürliche Weltveränderer. Wer von euch ist alles schon in der Glory Life Schule? Ja, doch einige. Weiß den Herrn, aber es können noch mehr sein. Da sind die Infos am Infotisch. Wir haben momentan so um die 600 Glory Life Schüler. Und eine unserer Lehrerinnen in der Glory Life Schule hat jetzt am Donnerstag die Geschichte erzählt. Das habe ich erst vor ein paar Wochen, habe ich von ihr die Geschichte erfahren in vollem Umfang. Und zwar hatte sie vor vielen Jahren, als sie noch gar nicht richtig mit Gott so unterwegs war, hatte sie ein Erlebnis gehabt, wo sie im Auto gefahren ist und dann hat sie jemand mitgenommen, die sah aus wie so ein altes Mütterchen und so mit Kapuze und lang hängend Kopftuch und so weiter, lang hängender Mantel und so weiter, hat sie mitgenommen. Ja, und dann saß sie im Auto und sie hat geraucht und dann wollte sie sich eine Zigarette nehmen und dann hat sie zu der Person, also zu dieser Frau hinter sich gesagt, die hat ein Köfferchen auch dabei, hat sie gesagt, wollen Sie auch eine Zigarette? Und ich gesagt, ja, okay. Dann hat sie ist die mit ihrer Hand nach vorne gegangen und als sie mit ihrer Hand nach vorne ging, ging der Mantel ein bisschen zurück und dann sieht sie totale Männerhaare auf dem Arm. Ne? Und so und und sie war geistesgegenwärtig. Das ist schon eine Weile her. Damals gab es noch den Joke im Auto. Sie hat sofort das Auto absaufen lassen. Ja? Das Auto ist stehen geblieben. Sie hat gesagt, das Auto tut nicht mehr. Können Sie mir vielleicht helfen, es anzuschieben? Einfach kurz von hinten ein bisschen schieben. Ja? Und die Frau in Anführungszeichen, ausgestiegen, hat von hinten das Auto leicht angeschoben, sie den Joke rausgemacht und zack, ab durch die Mitte abgedöst. Und dann ist ihr eingefallen, ich habe noch das Köfferchen hinten im Kofferraum. Und dann ist sie zur Polizei gefahren, hat dort das Köfferchen abgegeben, hat gesagt, was ihr passiert ist. Dann haben die das Köfferchen aufgemacht. Der eine Polizist wurde kreidebleich und hat sie gesagt, wollen Sie wissen, was in dem Köfferchen ist? Und dann haben sie sie geholt und dann hat sie auf das Köfferchen geschaut. Und in dem Köfferchen, da war ein rotes Samtkissen. Und auf diesem roten Samtkissen lag ein Beil, also eine Axt. Ja. Und der Polizist sagte, diesen Mann kennen wir, den suchen wir schon lang, der bringt die Leute um. Ja, mit dem Beil, ja, auf dem Samtkissen. So. Also, preist den Herrn, Gott hat sie bewahrt. Amen. Das ist schon sehr gut. Halleluja. Aber jetzt pass auf. Jahre später, da war sie seit einiger Zeit bei uns in Glory Life in Stuttgart schon. Zwei Jahre war sie. Genau. Und da war sie in einer sehr schwierigen Situation. Und zwar hat sie Stimmen plötzlich gehört. Stimmen, die sie angeschrien haben. Ja, ich habe gerade von Stimmen gesprochen. Ja. Es waren vor allen Dingen Stimmen, die ihr gesagt haben, wann immer sie in unseren Gottesdienstraum kam, hat die Stimme sie angeschrien und gesagt, was machst du hier? Hau ab hier, das ist nicht dein Platz. Richtig laut. Und das hat sie über lange Zeit erlebt und es hat sie wirklich geknechtet. Und das wollte sie aus der Gemeinde rausbringen, letztendlich diese Stimmen. Aber sie hat sich gewagt, sie hat gesagt, ich gehe nicht. Gott hat mir gesagt, ich soll hier sein, ich gehe nicht. Egal wie laut du schreist, ich gehe nicht. Manchmal hat die Stimme ihr gesagt, wenn sie im Schwarzwald mit dem Auto die Kurven gefahren ist, hat die Stimme gesagt, fahr geradeaus, ja, wo die Bäume waren, ja, und wo es den Berg runterging. Und dann hat sie zu der Stimme gesagt, fahr doch selber. Ja. Und ist um die Kurve gefahren. Aber es hat sie gequält, diese Stimme. Und dann hatten wir eine Konferenz bei uns, das war damals noch in unserem alten Gebäude, und dann hatten wir da eine Konferenz und während der Konferenz, ich wusste von dieser ganzen Geschichte nichts. Ich hatte das nie gehört, diese Story mit dem Beil, keine Ahnung. Wie gesagt, das hat sie mir erst vor 6 Wochen erzählt. Und in der Konferenz plötzlich habe ich mich vor sie hingestellt und habe gesagt, ich sehe einen Engel vor dir stehen und er hat in seiner Hand ein rotes Samtkissen und auf diesem Samtkissen liegt ein Beil. Und der Engel. Und dann habe ich gesagt, Und Gott sagt zu dir, nimm dieses Beil und hau die Bindungen der Vergangenheit in deinem Leben durch mit diesem Beil. So. Und das ging ja natürlich total rein, kannst du dir vorstellen, weil sie hat sofort natürlich an diese Geschichte mit dem Beil gedacht. Ja, ich ja nicht, ich wusste es ja nicht. Ich habe ihr dann so, im Geist habe ich dann ihr das Beil so wie übergeben, oder ne, dieses Kissen mit dem Beil übergeben, dass sie das nimmt und dass sie sozusagen dann damit Harakiri machen kann. So, und dann war sie unterwegs mit dem Auto, war sie im Urlaub und wollte wieder zurückfahren nach Stuttgart. Und es war immer so, wenn sie dann zu uns in die Richtung kam, dann fingen diese Stimmen an. Und während sie im Auto gesessen ist, plötzlich sieht sie im Geist vor sich, da so im Geist vor sich, sieht sie plötzlich dieses rote Kissen mit dem Beil. Und Gott sagt zu ihr, benutze jetzt das Beil. Und sie hat dann gehorcht, sie hat das Beil genommen und hat gesagt, so, und jetzt durchschneide ich alle diese Bindungen um mich herum, vorne, hinten, überall, zack, durch. Und sie sagt, seit diesem Tag hat sie nie wieder diese Stimmen gehört. Verstehst du? Amen. Halleluja, geben wir Jesus die Ehre. Was sagt uns das? Erstens sagt uns das, hör nicht auf Stimmen. Ja, Amen, das ist wichtig. Zweitens sagt uns das, du wirst mehr vom Heiligen Geist geleitet, als du denkst. Amen. Sie wurde mehr vom Heiligen Geist geleitet, als sie dachte, als sie geistesgegenwärtig den Motor absatz laufen lassen. Das war der Heilige Geist, definitiv. Ja. Amen. Ich wurde mehr vom Heiligen Geist gelenkt, als ich dachte, als ich gesagt habe, hey, vor dir ist ein Engel mit einem roten Kissen und einem Beil drauf. Ich wusste ja nicht, was das für sie bedeutet, aber sie sagt, es ging ihr so tief rein, weil sie wusste, ich konnte das nicht wissen. Ja. Und deswegen wusste sie, das ist von Gott. Ja. Und Gott hat genau das größte Trauma sozusagen in ihrem Leben benutzt, um sie frei zu machen von dem, was sie gequält hat. Ja. So ist Gott. Amen. Das, was Gott zum Bösen gedacht hat, Gott benutzt es zum Guten. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist geleitet vom Heiligen Geist. Du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Halleluja. Und worum geht's als ein Sohn der Herrlichkeit? Beim Sohn der Herrlichkeit geht's darum, gemäß dem Geist Gottes zu leben, gemäß deinem Sein zu leben. Ja, nicht gemäß einer Stimme, sondern gemäß deinem Sein zu leben. Halleluja. Stimmen, die dir irgendwas sagen, was mit dem nicht übereinstimmt, was das Wort Gottes sagt, oder was nicht übereinstimmt mit deinem Sein, kannst du von vornherein vergessen. Amen. Stimmen, die vom Charakter her anders zu dir reden, als der Charakter Gottes ist, kannst du von vornherein vergessen. Ja. Du wirst geleitet vom Heiligen Geist. Halleluja. Das ist unsere Realität. Und geleitet vom Heiligen Geist bist du, was Gott sagt, dass du bist. Du kannst, was Gott sagt, dass du kannst. Du hast, was Gott sagt, dass du hast. Und du bist da, wo Gott sagt, dass du bist. Nämlich versetzt an himmlischen Orten. Du bist mit beiden Beinen hier auf der Erde, mit deinem Körper. Ja? Du verleugnest nicht die Realität hier auf der Erde. Du verleugnest nicht die Umstände. Aber du kommst von einer anderen Ebene. Amen. Du konfrontierst die Umstände dieser Welt von einer anderen Ebene. Du bist woanders zu Hause. Amen. Und du agierst aus einem anderen Zuhause. Halleluja. Und jetzt lass uns noch zu einer Bibelstelle gehen, jetzt, bevor wir dann nachher auch Mittagspause machen. Aber ich möchte noch was aktivieren heute Morgen, bevor wir Mittagspause machen. Und zwar lass uns zu einer Bibelstelle gehen, die gerade im Zusammenhang auch mit deinem Zuhause so entscheidend ist. Und zwar Johannes 14, Vers 1 folgende lese ich. Da heißt es, euer Herz, Jesus spricht, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Er spricht es zu den Jüngern im Angesicht seines kommenden Leidens, also seines kommenden Kreuzes. Deswegen sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt, weil er weiß schon, okay, das wird hart für die Jünger. Was jetzt kommt, dann wird hart für sie. Deswegen sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und dann sagt er, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Oder du kannst auch übersetzen, im Hause meines Vaters sind viele Räume. Und dann sagt er, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, also das hat er offensichtlich vorher schon ihnen gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wo hat Jesus uns eine Stätte bereitet? Im Zusammenhang im Haus seines Vaters mit den vielen Wohnungen. Davon redet er. Ich habe euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Okay, jetzt an dem Punkt machen viele Christen einen Fehler und sie sagen, okay, hier spricht Jesus von seiner Wiederkunft. Ja, jetzt leben wir im Zeitalter des Heiligen Geistes und eines Tages kommt Jesus wieder und dann nimmt er uns mit sich in das Haus des Vaters. Jesus spricht hier aber nicht von seiner Wiederkunft im körperlichen Sinn, sondern das ganze Johannes Kapitel 14 handelt von dem Kommen des Heiligen Geistes. Amen. Das heißt, wenn er sagt, ich komme wieder, weil er war ja noch nicht gestorben, dann sprach er von Pfingsten. Er sprach von seinem Geist. Das kannst du dann später im Johannes 14, wird es dann detailliert beschrieben. Er sagt dann, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch, sagt er dann wieder. Ich komme zu euch. Also es ist auch nicht seine Wiederkunft, sondern er sagt noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und dann spricht er davon, es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehen würde, würde der Heilige Geist nicht kommen. Der Beistand, sagt er, der Parakletos, ja. Der wird nicht kommen, wenn ich nicht weggehe. Aber es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich weggehe, werde ich wiederkommen und ich werde euch, Johannes 14,3 habe ich gerade gelesen, ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Mit anderen Worten, ich werde den Heiligen Geist senden in euch hinein, hinab auf die Erde, von meinem Platz sitzen zur Rechten Gottes, werde ich den Heiligen Geist in euch hineingeben, damit ihr durch den Heiligen Geist mit mir hinaufversetzt werdet an himmlische Orte und da seid, wo ich bin, nämlich im Haus meines Vaters. Amen. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte, dann können wir genauso gut sagen, wir sind versetzt mit Jesus in das Haus unseres Vaters mit den vielen Räumen. Du kannst also nochmal sagen, ich bin schon da. Kannst du deinem Nachbarn sagen, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich bin schon da. Haha, schicki. Danke, Jesus. Ich bin schon da. Und dann sagt er noch was Interessantes, dann sagt er nämlich zu seinen Jüngern, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Mit anderen Worten, ihr wisst den Weg in das Haus des Vaters. Jetzt kommt der Thomas und sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Er sagt, was denkst du, wir wissen gar nichts. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mit anderen Worten, Jesus sagt, in das Haus meines Vaters bin ich der Weg. Und wenn er sagt ich, dann meint er damit ich als euer Erlöser. Dann meint er damit dieses vollbrachte Werk, das uns durch Glauben mit ihm mitgenommen hat. Amen. Hier spricht er noch vor dem Erlösungswerk. Ja? Das heißt, er spricht da noch prophetisch davon. Jetzt sind wir nach dem Erlösungswerk. Jetzt ist es vollbracht. Aber es gilt, er ist der Weg als unser Erlöser hinein in das Haus unseres Vaters. Wenn wir sein stellvertretend vollbrachtes Erlösungswerk für uns glauben, das heißt, wenn wir uns damit identifizieren, dann sind wir mit ihm versetzt in das Haus unseres himmlischen Vaters. Halleluja. Und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Räume oder Wohnungen. Amen, kannst verschieden übersetzen. Manche übersetzen auch viele Villen. Ist auch nicht schlecht. Ja. Wie auch immer. Ja, also auf jeden Fall viel Raum zum Entdecken. Zum Entdecken. Also weißt du, ich liebe die Message-Übersetzung. Die ist zwar manchmal ein bisschen frei, gebe ich zu, aber sie hat einfach geniale Aspekte. Und Römer 8, Vers 12 bis 15 übersetzt die Message-Übersetzung folgendermaßen. Das ist das mit dem Geist Gottes, wir sind vom Geist Gottes beherrscht und so weiter, was ich gerade zum Teil vorgelesen habe. Und dann übersetzt die Message-Übersetzung so, ab Vers 12, er sagt, also können wir sehen, dass wir diesem alten, tue alles für dich selbst Leben, keinen roten Cent schuldig sind. Also mit anderen Worten, das alte Leben, dem sind wir nichts mehr schuldig. Er sagt, darin gibt es nichts mehr, was für uns noch wichtig wäre, überhaupt nichts. Das Beste ist, ein gutes Begräbnis für das alte Leben abzuhalten und mit dem neuen Leben weiterzugehen. Ja. Das ist die Message-Übersetzung, ja? Okay. Und dann sagt er, und ist jetzt eben beherrscht vom Geist Gottes, sagt er, Gottes Geist gibt uns den Eindruck, dass es Aufgaben zu erledigen gibt. Das finde ich zum Beispiel gut beschrieben. Gottes Geist gibt uns den Eindruck, dass es Aufgaben zu erledigen gibt. Den Eindruck. Er sagt nicht, Gottes Geist ist eine laute Stimme in unserem Ohr, sondern Gottes Geist gibt uns den Eindruck, dass es Aufgaben zu erledigen gibt. Und er zeigt uns bestimmte Orte, an denen wir sein sollen. Und dann sagt er, und das ist mein Lieblingssatz, dann sagt er, dieses Auferstehungsleben, sag mal, dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben. Das heißt, es ist kein Leben, das Richtung Tod orientiert ist, sondern er sagt, es ist abenteuerlich und voller Erwartung, Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnend, was kommt jetzt, Papa? Was kommt jetzt, Papa? Kindliche Einstellung. Aber Vater, was kommt jetzt, Papa? Was hast du heute wieder Neues für mich in deinem Haus vorbereitet? In deinen himmlischen Räumen? Welche Räume darf ich heute betreten, entdecken, mich darin wohlfühlen und damit experimentieren vielleicht auch und einfach genießen? Amen. Was das Geniale am Haus des himmlischen Vaters ist, dass es unendlich viele Räume hat. Dass du kommst nie ans Ende. Es gibt so viel zu entdecken in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Weißt du, und wir sollten uns nicht nur darauf freuen, dass wir das alles entdecken, wenn wir eines Tages sterben, sondern wir sollten schon hier beginnen. Also wenn ich in den Himmel komme, endgültig in den Himmel komme eines Tages, dann möchte ich zumindest schon ein paar Räume kennen. Zumindest schon, da war ich schon mal. Interessant ist jetzt, hier mal alles so live und in Farbe zu sehen. Verstehst du? Vielleicht kennst du dich schon ein bisschen aus dann da oben. Sag, ja, genau, da erinnere ich mich doch hinter dem Raum rechts rum um die Ecke, da war doch das und so weiter. Ja, weißt du, Gott möchte uns vorbereiten auf unser himmlisches Haus. Er sagt, er bereitet uns die Städte und er bereitet uns vor. Amen. Und er lässt uns in diesem Leben, hier auf der Erde, bereits Dimensionen in seiner Herrlichkeit entdecken. Also als Hesekiel die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, in Hesekiel Kapitel 1, da heißt es, er sah Räder und in diesen Rädern sah er Räder. Interessant, wer kann sich sowas vorstellen? Räder in Rädern. Weißt du, was das symbolisiert? Das symbolisiert die Struktur der Herrlichkeit Gottes. Ich nenne es so, Dimensionen in den Dimensionen. Dimensionen hinter den Dimensionen. Wenn du dir die Offenbarung des Johannes durchliest, dann siehst du immer wieder, wo Johannes sagt, und ich sah. Und dann sieht er etwas. Und plötzlich sieht er etwas, was er eigentlich in dem sieht, was er vorher gesehen hat. Zum Beispiel, er sieht im Thronsaal, er sieht den Vater auf dem Thron sitzen, ja, Offenbarung 4. Ja, er sieht den Vater und er sieht die Ältesten und er sieht die vier lebendigen Wesen um den Thron sitzen und verschiedene andere Dinge im Thronsaal. Und dann heißt es plötzlich in Offenbarung 5, heißt es, und ich sah, das heißt, er schaut einfach ein Stück tiefer und dann sagt er, und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm wie geschlachtet. Inmitten des Thrones, kannst du dir das vorstellen? Das heißt mit anderen Worten, er sah wie durch den Thron und im Thron sah er das Lamm. Dimension in der Dimension. Das ist die Struktur der Herrlichkeit. Amen. Dimension hinter der Dimension. Im Thronsaal, er sieht den Vater. Ja, das ist, er sieht die 24 Ältesten anbeten. Was ist das für ein Raum? Ich glaube, das ist ein wichtiger Raum im Himmel, den Johannes da gesehen hat. Aber ich glaube, es ist nicht der einzige Raum im Himmel. Es ist der Raum der Anbetung. Es ist der Thronsaal. Es ist der Raum, in dem die Heiligkeit des Vaters sich so stark offenbart, dass du in diesem Raum, wenn du in diesem Raum bist, nichts anderes tun kannst, als den Vater anzubeten. Das heißt, ja, diese 24 Ältesten, die konnten nicht anders, die mussten ihre Kronen niederwerfen, die mussten ihn anbeten. Die vier lebendigen Wesen mussten Tag und Nacht permanent sagen, heilig, heilig, heilig. Warum? Weil in diesem Raum eine Wirksamkeit war, die jeden, der in diesem Raum war, dazu gebracht hat, den Vater anzubeten. Ich glaube, die Räume im Haus des Vaters, jeder einzelne Raum, es gibt unendlich viele Räume, jeder Raum trägt eine Offenbarung und jeder Raum trägt eine Wirksamkeit. Eine Wirksamkeit. Das heißt, als Beispiel, der Thronsaal Gottes, trägt eine Offenbarung. Die Offenbarung der Heiligkeit Gottes, der Majestät, der Macht Gottes. Das ist die Offenbarung. Ja. Normalerweise kannst du von den Räumen, die es im Himmel gibt, irgendwo in der Bibel Anklänge zumindest finden, die mit diesen Räumen zu tun haben. So, der Raum der Offenbarung, ganz einfach, das ganze Kapitel Offenbarung 4, Offenbarung 5, zwei Kapitel, hast du diesen Raum beschrieben. Ja? Das ist die Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Die Wirksamkeit in diesem Raum, die Wirksamkeit ist Anbetung. Du kannst nicht anders als anbeten, weil das ist im Raum, verstehst du? Deswegen sage ich immer den Lobpreisteams bei uns bei Glory Life, sage ich immer, wisst ihr, wir machen nicht Lobpreis hier von hier auf der Erde Richtung Himmel und versuchen irgendwie den Himmel auf die Erde zu holen und hoffen, dass wenn wir eine Dreiviertelstunde Gott angebetet haben, dass am Ende Gott da ist. Das sind für mich die gruseligsten Lobpreiszeiten. Ich weiß, einmal war ich bei einer Konferenz und da haben die eine Stunde lang haben die Anbetung gemacht und es war so anstrengend. So dermaßen anstrengend, ich konnte nicht mehr stehen, so anstrengend war das. Ich dachte, ich muss mich jetzt hinsetzen. Und dann nach einer Stunde, und es ging immer darum, oh Herr, komm doch und bitte und ja und so weiter. Und nach einer Stunde sagte die Lobpreiserin, jetzt ist Gott da. Und ich dachte, ach Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dann war der Lobpreis zu Ende. Da war es zu Ende. Also, das, meiner Ansicht nach ist das ein komplett falsches Konzept von Lobpreis. Also, wenn wir herrlichkeitsorientierten Lobpreis machen, dann beginnen wir mit dem Lobpreis im Thronraum Gottes. Wir verbinden uns mit der Wirksamkeit, die im Thronsaal ist. Wir verbinden uns mit der Offenbarung seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit. Und da fangen wir an, Gott anzubeten und zu preisen. Was soll ich anbeten ohne die Wirksamkeit der Anbetung? Das ist anstrengend. Extrem anstrengend. Ja, und die Wirksamkeit der Anbetung kommt durch Glauben. Wenn du immer sagst, Herr, komm, dann das ist keine Anbetung. Oh Herr, ich bin so klein, ich bin hier unten und du bist so groß da oben. Gib mir die Gnade, dass ich dich berühren darf. Ich will mich jetzt nicht lustig machen, aber verstehst du, das ist nicht das Konzept der Bibel. Amen. In der Bibel findet Lobpreis da statt, wo die Wirksamkeit des Lobpreises ist. Und das ist im Thronsaal Gottes. Und wir sind versetzt an himmlische Orte. Das heißt, wir beginnen da, wo der Geist der Anbetung ist. Und weißt du, ich glaube tatsächlich, von diesem Raum aus öffnen sich ganz viele Räume im Geist. Es ist ein zentraler Raum im Himmel. Wenn wir Gott anbeten, wirklich im Geist und in der Wahrheit, ich meine, nicht umsonst sagt Psalm 22, Vers 4, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Also wenn wir ihn wirklich lobpreisen und anbeten, so wie Jesus es gesagt hat, nämlich im Geist und in der Wahrheit, dann ist er da. Das heißt, er manifestiert sich und es eröffnen sich uns weitere Räume. Und schau, wenn ich Offenbarung 4 lese, dann sehe ich in Offenbarung 4, Vers 5, dann sehe ich da mehrere Räume, die sich aus dem Thronsaal heraus schon wieder öffnen vor unseren Augen. Zum Beispiel hat Johannes gesehen, ich weiß nicht, ob das du dir mal bewusst gemacht hast, was es bedeutet, aber Johannes hat zum Beispiel gesehen, dass um den Thron Gottes herum die sieben Geister Gottes sind. Sieben Geister Gottes. Wer weiß, was die sieben Geister Gottes sind? Es sind nicht die sieben Geißlein, was rumpelt, was pumpelt, sondern die sieben Geister. Manche haben vielleicht ein paar Geistlein noch in ihrer Seele, aber okay, egal. Aber die gehen dann auch raus. Halleluja. Aber die sieben Geister Gottes, die findest du in Jesaja Kapitel 11, Vers 2. Ja? Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verständnisses, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Das sind die sieben Geister Gottes. Und wenn du dir das bewusst machst, dass das die sieben Geister Gottes sind, nimm zum Beispiel den Geist der Kraft als Beispiel. Letzten Sonntag habe ich bei uns bei Glory Life über den Geist der Kraft gepredigt. Da ging es um, wie besiege ich Einschüchterung in meinem Leben. Der Geist der Kraft. Was ist der Geist der Kraft? Der Geist der Kraft ist ja nicht einfach nur so ein Geist, der irgendwo rumfliegt, so weißt du, wie so ein kleines Püttlein irgendwie, das so herumfliegt und sagt, ja, ich bin die Kraft oder sowas. Sondern der Geist der Kraft ist eine Wirksamkeit, die in dir eine Power freisetzt um, egal wie das Hindernis aussieht, egal wie die Einschüchterung aussieht, egal wie der Umstand aussieht, die dir die Kühnheit und die Power gibt, mehr als Überwinder zu sein. Das ist der Geist der Kraft. Was ist der Geist der Kraft noch? Der Geist der Kraft ist ein Raum in den Räumen der Herrlichkeit. Es ist eine Dimension. Du kannst eintreten, es kann auf dich kommen. Ja? Zum Beispiel kam der Geist der Kraft auf Paulus, als er zu dieser Magd mit dem Wahrsagegeist sprach. Ja? Die wollte gar nicht frei werden von ihrem Geist, aber Paulus wollte, dass sie frei wurde. Und dann kam dieser Geist, also es hängt auch eng zusammen mit dem Geist des Glaubens, ja? Kam dieser Geist des Glaubens und der Kraft auf ihn und er sagte so, und in Jesu Namen, du dämonischer Geist, du gehst jetzt raus und bumm, die konnte gar nichts machen, die konnte gar nicht so schnell gucken, war sie frei von diesem Geist. Amen. Mit anderen Worten, Paulus hat in dem Moment eine Dimension angezapft, in der Herrlichkeit, die diese Kraft freigesetzt hat, um diesen Dämon auszutreiben, sogar gegen den Willen der Frau. Normalerweise kannst du nicht Dämonen austreiben aus Leuten, wenn sie es nicht wollen. Die meiste Zeit nicht. Wenn, dann muss ein Geist des Glaubens und der Kraft auf dich kommen, sonst funktioniert es nicht. Amen. Ja, aber wenn der auf dich kommt, dann funktioniert es. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Das ist eine Dimension im Geist. Also, ich will dir zeigen, aus dem Thronsaal heraus öffnen sich wieder Dimensionen, zum Beispiel der Raum der Kraft. Das ist eine Offenbarung und es ist eine Wirksamkeit. Der Raum der Weisheit, das ist einer der sieben Geister Gottes, ist auch eine Wirksamkeit. Also hier geht es nicht um menschliche Weisheit, die du dir dadurch ansammelst, dass du einen langen weißen Bart bekommst und viele Bücher gelesen hast. Ich kenne Leute, die haben extrem viele Bücher gelesen, aber aus meiner Sicht sind sie überhaupt nicht weise in ihrem Leben. Und andere, die wissen nicht so viel und sind viel weiser als sie. Weil Weisheit ist einfach die Fähigkeit, das Erkannte anzuwenden, sodass es Frucht bringt. Amen. Wie von euch wollen Frucht bringen und nicht nur irgendwelche Sachen machen, sondern sie wollen, dass das, was sie machen, Frucht bringt. Halleluja. Der Geist der Weisheit befähigt dich zur Fruchtbarkeit. Das ist eine Dimension im Geist. Und so gibt es viele Räume, die sich aus dem Thronsaal heraus öffnen in der Herrlichkeit, Wirksamkeiten, Offenbarungen. Ja, zum Beispiel, ich glaube, dass jeder Name Gottes, wie von euch kennen die Namen Gottes? Also zum Beispiel El Shaddai. Also El Shaddai ist ein Name Gottes, das heißt der Allmächtige. Also dieser Name, es ist nicht nur einfach ein Name, sondern dieser Name ist eine Offenbarung. Es ist eine Offenbarung Gottes. Ich glaube, dass es einen geistlichen Raum, eine geistliche Dimension gibt, die du anzapfen kannst und manchmal anzapfen musst. Und das ist die Dimension von El Shaddai. Wann musst du diese Dimension anzapfen? Dann, wenn alles zu dir sagt, das geht nicht. Amen. Das ist unmöglich. Wenn dir etwas sagt, hey, das ist unmöglich, dann kannst du sagen, Moment mal, da gibt es einen Raum im Himmel und ich bin versetzt mit Christus in diesen Raum und das ist der Raum von El Shaddai. Mein Gott ist El Shaddai, der Allmächtige, dem alles möglich ist, dem nichts unmöglich ist. Halleluja. El Shaddai. Halleluja. Also ich glaube, dieser Raum ist wichtig, in den Raum müssen wir reingehen, wenn wir wollen. Und das wollen wir noch mehr und immer mehr sehen, dass die Toten auferweckt werden. Amen. Halleluja. Habe ich euch das letzte Mal, als ich hier war, schon die Geschichte erzählt von unserem Glory House Leiter, der Altenpfleger ist? Nee, kann ich halt noch nicht erzählt haben, weil es ist erst im Januar passiert, glaube ich. Ja, nee, es war im Dezember, als wir das letzte Mal da waren. Also kann ich es noch nicht erzählen. Aber vielleicht hat es jemand schon über Livestream gehört, das kann sein, ja. Okay, also wir haben einen Pfleger bei uns, einen Altenpfleger bei uns, der gleichzeitig Glory House Leiter ist. Und die hatten in ihrem Glory House einen sehr starken Abend gehabt, das war ein Dienstagabend, wo richtig die manifeste Herrlichkeit Gottes sich richtig freigesetzt hat. Und am nächsten Tag ist er zur Arbeit gegangen und das Erste, was er hörte, als er zur Arbeit kam, frisch zur Arbeit kam, war, dass eine andere Schwester, Altenpflegeschwester oder was auch immer, ganz aufgeregt gerannt kam und sagte, die Frau sowieso ist gerade auf der Toilette gestorben. Okay, sowas kommt natürlich vor in Altenheimen, ja, dass Leute sterben. Also, was haben sie gemacht? Sie sind in die Toilette gegangen. Unser Glory House-Leiter war noch nicht dabei zu dem Zeitpunkt. Aber sie hatten bereits die Frau, als er kam, hatten sie bereits die Frau aus der Toilette in ihr Zimmer getragen, dort aufs Bett gelegt. Ja, sie war tot, sie hatte keinen Puls, keinen Atem, kein Herzschlag, nichts. Sie war tot. Und als er kam, lag sie bereits 3 Minuten auf diesem Bett in dem Krankenzimmer. Und ja, er ist ein Sohn der Herrlichkeit. Amen. El Shaddai ist mit ihm, wie er auch mit dir ist. Und alles, was er gemacht hat, er hat es so erzählt. Und es ist wirklich ein ganz einfacher Mann, der erzählt ja auch keine Geschichten, der will sich überhaupt nicht groß machen, der hat da überhaupt kein Interesse dran. Es ist wirklich ein ganz einfacher, bescheidener Mann. Ja? Und er hat einfach nur erzählt, gesagt, ja, ich habe einfach mich da hingestellt und habe einfach meine Hand auf die Leiche gelegt, auf dem Bett. Ne? Und in dem Moment, wo er seine Hand auf die Leiche legt, ja, wacht die Frau auf, setzt sich auf, verlangt was zu essen. Der Arzt kam, um sie zu untersuchen. Der kam eigentlich, um ihren Totenschein auszufüllen. Ja? Und sagt, ist vollkommen normal. Vollkommen ist überhaupt alles ist in Ordnung. Amen. Halleluja. El Shaddai. Amen. Preis den Herrn. Und dann, der Tag unseres lieben Bruders war noch nicht zu Ende. Zum Mittagessen hat er einen Mann, den er seit vielen Jahren schon gepflegt hat, immer wieder. Und der Mann war seit 7 Jahren blind, komplett blind. Und er ging zu ihm rein, um ihn anzuziehen für das Mittagessen. Und während er ihn anzieht, sagt plötzlich der Mann, der alte Mann, sagt plötzlich, hier ist so hell im Raum. Und er denkt, also der Altenpfleger denkt, ja gut, die Sonne scheint heute schon ziemlich hell, vielleicht sieht er einfach Licht, ja, also vielleicht zumindest kann er hell und dunkel unterscheiden. Sagt er, ja, draußen scheint die Sonne und so. Und dann sagt er, ja, okay. Dann zieht er ihn an, nimmt ihn zum Essen. Und als er beim Essen sitzt, sagt der Mann plötzlich, ich sehe meine Hand. Dann wurde er schon hellhörig, ja. Dachte, oh, was passiert da? Und dann sagt er, ich sehe meinen Teller, ich kann sehen. Und Gott hat seine Augen komplett geöffnet nach 7 Jahren. Halleluja. Verstehst du? Das heißt, durch diesen Sohn der Herrlichkeit, und er hatte nicht mal für ihn gebetet, verstehst du, er hat ihn nur berührt, er hat ihm nur gedient, nichts Besonderes getan, aber durch diesen Sohn der Herrlichkeit wurden an einem Tag eine Frau von den Toten auferweckt und ein blinder Mann geheilt nach 7 Jahren. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Das sind die Söhne der Herrlichkeit. Amen. El Shaddai ist ein eigener Raum. Oder vielleicht brauchst du in deinem Leben dringend göttliche Versorgung. Wie wäre es mit Yahweh Jireh? Der Herr, dein Versorger. Amen. Auch das ist eine Dimension von göttlicher Versorgung. Weißt du, auch das ist ein Raum. Also irgendwann mal hat Gott mir die Offenbarung gegeben, hat gesagt, weißt du, für jedes Projekt, das ich dir aufs Herz lege, sind bei mir grenzenlose Ressourcen. Du musst dir nie Sorgen machen um Finanzen, wenn du das tust, was Gott sagt. Im Himmel sind immer alle Ressourcen für das, was Gott beauftragt hat. Und zwar im Überfluss. Amen. Weißt du, ich weiß bis heute nicht, und wenn ich mit anderen Pastoren rede, dann sagen sie auch, das verstehen sie eigentlich gar nicht, das haben sie noch nie gehört in Deutschland. Ja. Ich weiß bis heute nicht, wie wir dieses Glory Life Zentrum der größeren Herrlichkeit in Stuttgart, das unterm Strich 7 Millionen Euro gekostet haben, wie wir das in kürzester Zeit komplett bezahlt haben. Verstehst du? Seit letztem Jahr schon ist es komplett bezahlt. Ja. Seit einem Jahr etwa. Ja, genau. Halleluja. Verstehst du? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass mein Gott grenzenlose Ressourcen hat. Amen. Manche sagen dann, ja, hast du irgendeinen Großspender gehabt? Nein, ich hatte einen Mann, der hat mir 3,5 Millionen Euro versprochen, dass er sie spenden wird für das Zentrum. Er hat bis heute nicht 1 Euro gespendet. Weil er das Geld bis heute selber nicht hat. Aber er dachte, er kriegt es. Ja? Verstehst du? Nein, das, weißt du, das kannst du nicht erklären. Ich weiß nur eins, da im Himmel, du kannst mal gerade so reingreifen, so, weißt du, das ist tatsächlich, weißt du, wie wir in Räume der Herrlichkeit gehen. Wir strecken uns aus im Glauben und wir ergreifen, was im Himmel ist. Du kannst dich verbinden im Glauben mit den Räumen der Herrlichkeit. Da ist dein Yahweh Jireh, da ist dein El Shaddai, da ist dein Yahweh Rapha auch. Auch das ist ein Raum in der Herrlichkeit, der Raum der Heilung. der Raum der Heilung, der körperlichen Heilung. Das sind Räume in der Herrlichkeit Gottes. Das sind Dimensionen in der Herrlichkeit Gottes. Komm, lass uns mal gerade aufstehen zusammen. Und vielleicht können wir einfach im Hintergrund können wir die Higher Places Soaking-Musik reinmachen. Weil ich möchte einfach gerne zum Schluss dieser Stunde, ich möchte wirklich gerne mit euch schon mal heute Morgen, heute Nachmittag werden wir noch tiefer da reingehen. Heute Nachmittag wird wirklich intensiv. Wir haben heute Nachmittag 3 Sessions noch. Wir werden dann enden bei der Zusammenarbeit mit Engeln am Ende. Halleluja, das ist ganz spannend. Ja, es ist ja Söhne der Herrlichkeit Advanced, das heißt, wir sind bei den Fortgeschrittenen hier. Ja, der Grundkurs heißt ja, die Söhne der Herrlichkeit kommen. Jetzt sind wir bei Advanced, also da können wir schon mal auch ein bisschen über Engel reden. Ja, da werden wir heute Nachmittag noch hinkommen. Aber wir wollen heute Morgen, möchte ich euch einfach schon mal aktivieren, wirklich zu lernen, uns in die Räume in der Herrlichkeit hineinfallen zu lassen. Also wie verbindest du dich mit den Räumen der Herrlichkeit? Ja, du streckst dich aus, das habe ich dir gerade vorgemacht, du streckst deine Hände aus. Und dann sagst du, ich empfange. Das heißt, du nimmst die Hände runter und lässt dich fallen in die Realität dessen, was das Wort sagt. Und das Wort Gottes sagt dir, im Haus des Vaters von Jesus sind viele Räume. Und sie warten darauf, entdeckt zu werden. Sie warten darauf, dass du sie entdeckst, heute an diesem Tag. Halleluja. Und gerade jetzt setze ich frei, dass hier in diesem Raum alles Fleisch schweigt in Jesu Namen. Gedanken kommen zur Ruhe. Gefühle der Seele kommen jetzt zur Ruhe. Unser menschlicher Wille kommt zur Ruhe. Und Herr, wir sind hier, um uns übernehmen zu lassen von deiner Herrlichkeit. Übernehmen zu lassen als deine Söhne von dieser Dimension im Haus deines Vaters, von den Wirksamkeiten im Haus deines Vaters. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, der Weg, ich werde heute Nachmittag noch ein bisschen näher drüber sprechen. Der Schlüssel, ich sage mal so, nicht der Weg ist falsch, aber der Schlüssel, um dich wirklich dieser Dimension der Herrlichkeit Gottes zu öffnen, ist tatsächlich eben nicht Arbeit, sondern ist Loslassen. Ist Loslassen. Ist dich fallen lassen. Ich habe in meinem ersten Buch ein Kapitel geschrieben, das heißt, sich hineinfallen lassen in die Herrlichkeit Gottes. Lass dich hineinfallen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Auf. Jetzt darfst du dich bewusst hineinverlassen, indem du dich einfach wieder hinsetzt. Und ich möchte einfach dich jetzt wirklich freisetzen, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Gerade jetzt. Bleib einfach voll drauf, bleib voll drauf. Lass dich fallen geistlich. Komm zur Ruhe völlig, was deinen äußeren Menschen angeht. Und lass dich führen jetzt vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass er uns in unterschiedliche Dimensionen der Herrlichkeit jetzt hineinführen möchte. Auch ganz individuell. Er führt den einen vielleicht in den Raum von El Shaddai. Den anderen führt er vielleicht in den Raum der Ruhe. Das ist auch ein Raum in der Herrlichkeit Gottes. Ja, wo einfach wirklich diese tiefe Ruhe, dieser tiefe Frieden für deine Seele und auch für deinen Körper ist. Vielleicht zeigt er dir den Raum von Jahwe Rapha. Vielleicht zeigt er dir den Raum der Erkenntnis. Oder der Weisheit, oder der Kraft, oder was auch immer, den Raum. Ja, wie Jireh habe ich gerade noch erwähnt. Aber vielleicht zeigt er dir auch einen Raum, den ich gar nicht erwähnt habe. Bei dem Haus meines Vaters sind so viele Räume, dass wir in diesem Leben definitiv nicht zum Ende kommen werden, sie alle zu entdecken. So sage ich jetzt, Heiliger Geist, wir geben dir die Erlaubnis, hier uns zu führen, Herr. Herr, wenn die Kinder Gottes dich um eine Zuteilung vom Heiligen Geist bitten, Vater, dann gibst du ihnen, worum sie bitten. So glauben wir jetzt, Herr, dass du deinen Kindern gerade jetzt einen oder vielleicht auch mehrere Räume zeigst, mit denen du möchtest, dass sie sich verbinden, wo du ihnen Offenbarung drüber geben möchtest und wo du die Wirksamkeit in ihrem Leben speziell freisetzen möchtest, jetzt in dieser Zeit. Danke, Herr, dass du zu deinen Kindern sprichst. sanftes Empfinden, vielleicht durch ein Bild, ein Sehen, ein Wahrnehmen, ein Wort. So führst du uns in die Räume in der Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wir gehen höher. Wir gehen höher. Offenbarung 4, Vers 1. Bevor Johannes diese ganze gewaltige Offenbarung empfangen hat, war der erste Befehl des Engels: Komm hier herauf. Jetzt ist der Moment, wo du einfach alles, was dich noch beschäftigt hat, loslässt. Alles, was dich im Irdischen beschäftigt, auflädt. Alle Fragen, die du noch hast, entweder theologischen Fragen oder was auch immer. Lass es einfach los jetzt gerade. Und lass sie einfach ein auf diese Reise mit dem Heiligen Geist in den Räumen, in der Herrlichkeit Gottes. Komm hier herauf. Lass dich fallen in diese Dinge. Lass los von deinem natürlichen Menschen. Er wird dir Dinge zeigen. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen. Ich werde dir zeigen. Jetzt zeigt er dir Räume, Wirksamkeit, Dimensionen. Und wenn er sie dir zeigt, dann zeigt er sie dir nicht nur einfach so, okay, hier ist was Schönes, dass du was gesehen hast, sondern er zeigt dir diese Dinge immer mit einem bestimmten Ziel und mit einem bestimmten Zweck. Wenn er dir einen bestimmten Raum zeigt, dann deswegen, weil er diese Wirksamkeit in deinem Leben freisetzen will, weil er dir da etwas geben will in der kommenden Zeit. Zeigte dir den Raum der kreativen Wunder. Da werden wir heute Nachmittag noch ein bisschen drüber sprechen. Ich zeigte dir den Raum der Heilung. Vielleicht zeigte dir was ganz anderes, vielleicht was, was ich noch nie gehört habe. Die Dimensionen sind unendlich. Seiner Liebe. Des Vaters, sein Kind. Was auch immer es ist, verweile einfach ein bisschen. Du musst dich nicht hetzen, du musst jetzt nicht 5 Räume auf einmal erkunden. Nimm dir Zeit. Verweile da. lass dich einfach fallen. Du musst nicht denken, du musst auch in dem Moment es nicht theologisch durchdenken. Wenn du es hinterher theologisch durchdenkst, wirst du feststellen, dass es mehr Sinn macht, als du im ersten Moment vielleicht dachtest. Das ist oft so. Heilige Geist hat die Kontrolle. Geist des Vaters. Geist von Jesus. In seine Herrlichkeit, dich ausrichtest auf ihn, mit ihm im Haus des Vaters unterwegs bist, wirst du verbunden mit Wirksamkeiten und mit Offenbarungen, die Gott dir gibt, genau in Situationen in deinem Leben und mit den Menschen, mit denen du in Verbindung kommst, in der richtigen Art und Weise umgehen zu können und das Richtige zum richtigen Zeitpunkt freisetzen zu können. Darum geht's. Deswegen ist es tatsächlich eine tägliche Sache, wenn es irgend geht. Und ich habe am Büchertisch habe ich einen Zettel ausgelegt, wo ich so ein paar Punkte aufgeschrieben habe, die dir helfen, einfach um dich, so wie wir es jetzt gerade auch machen, dich wirklich zu positionieren in deinem Alltag, dich zu positionieren für diese Herrlichkeit. Dieses ja, Surfen in den Räumen seiner Herrlichkeit. Und den Zettel darfst du nachher mitnehmen, dann in der Mittagspause. Findest die Punkte auch so ganz ähnlich, findest du auch in meinem zweiten Buch Söhne der Herrlichkeit. Das ist ja das Buch, das diesem Seminar den Namen gegeben hat. Auch. Da findest du diese Punkte auch stichwortartig drin. Deswegen ist es was, was für jeden Tag ist. Ich möchte jetzt an der Stelle, möchte einfach ein paar Leuten hier, so während du darfst ruhig da einfach bleiben, wo du bist. Ich möchte so ein paar Leuten die Möglichkeit geben, ganz kurz, wenn du das möchtest, einfach ganz kurz zu erzählen, was für einen Raum du gesehen hast, was du erlebt hast, einfach, wenn du das möchtest. Einfach ein bisschen weitergeben, ja? Okay. Du warst das? Nicht vollständig. Ja, das, was du möchtest, darfst du sagen, ja. Also ich hatte nur eine riesenlange Treppe nach unten und da war es ein bisschen dunkel. Das war es denn schon. Und weiter bist du noch gar nicht gekommen? Nee. Okay, da kommt noch was. Da kommt noch was. Bleib dran. Halleluja. Okay. Olivera, was hast du gesehen? Ich habe einen riesigen runden Raum gesehen mit einer Bibliothek. Also rundherum war das eine Bibliothek, ganz hoch. Mhm. Ich konnte die Decke nicht sehen und das waren so Treppen. Früher gab es so diese Treppchen, auf die man stieg, aber das waren riesenlange Treppen, auf denen Engel hoch und runter stiegen und immer wieder neue Bücher griffen und verteilten. Und dann bin ich in einem anderen Raum gewesen, aus diesem runden Bibliothekraum. Ja. Und da waren so Propeller, wie Hubschrauberpropeller. Und die drehten sich ganz schnell. Und? Also ich glaube, ich habe den Eindruck, dass uns, jedem Einzelnen, das Buch, was Gott für das Leben eines jeden Einzelnen geschrieben wird, heute ausgehändigt wird. Und das wird mit einer Beschleunigung passieren. In der Herrlichkeit, so ein Wusch. Ja. Amen. Amen. Ja, das ist, Halleluja, das ist Psalm 139. wo es heißt, dass alle Tage unseres Lebens aufgeschrieben sind im Himmel, im Buch. Das heißt, es gibt für jedes Leben von uns gibt's ein Buch im Himmel, wo die Tage aufgeschrieben sind. Es sind die Werke, dass die zuvor bereitet worden sind, Epheser 2, Vers 10, dass wir nur in ihnen wandeln brauchen. Und tatsächlich war das ein Impuls, den ich auch für heute Nachmittag hatte, für das, was wir heute Nachmittag machen, dass wir uns tatsächlich, jeder Einzelne an diesem Wochenende, wirklich verbinden mit unserem Buch des Lebens. Ja? Und darin aktiviert werden für das, was Gott für uns geplant hat. Okay, du wolltest anfangen. Ich habe mich gesehen erstmal, wie ich gefallen bin, wie du gesagt hast, ich bin fallen lassen. Mhm. Ich bin in so ganz weiche Kissen gefallen, direkt im Himmel. Und dann sind plötzlich ganz viele Goldmünzen auf mich gefallen. Mhm. Halleluja. Was ist das? Und ich habe das einfach nach Raum nur, der Versorgung an. Genau, ich habe das einfach nur genossen. Halleluja. Und dann plötzlich habe ich mich schwimmen sehen im Wasser und es waren auch überall Goldmünzen. Also ich schwamm durch dieses Wasser in den Goldmünzen. Hm. Und dann kam ich hoch und schoss förmlich nach oben in den Himmel. Und dann habe ich einen Raum gesehen, da lagen ganz viele Babys am Boden. Und ich dachte, Babys? Okay. Und mit einmal kamen die Babys, die waren alle bei mir, die saßen auf meinem Schoß und dann habe ich gemerkt, es ging aber nicht um wirkliche Babys, mhm, sondern es ging darum, weil diese Babys, die wuchsen heran und dann wurden das plötzlich erwachsene Menschen und die trugen eine Waffenrüstung. Amen. Die Waffenrüstung Gottes, Halleluja, mhm, preise den Herrn. Ja, pass auf, ich kann dir ein bisschen eine Auslegung geben, also zum einen, das Gold steht immer auch für die Herrlichkeit, aber Gold steht auch für Überfluss an Versorgung. Das heißt, Gott zeigt dir, dass er alle Versorgung hat für dein Leben und für deinen Auftrag. Und dein Auftrag besteht darin, die Söhne der Herrlichkeit hervorzubringen, aus Babys Söhne zu machen, erwachsene Söhne. Ja, jeder, der sich bekehrt, ist ein Sohn der Herrlichkeit, aber manche ist es noch eben, es muss hervorgebracht werden, es muss offenbar werden. Und dafür gebraucht Gott ihn, dass er den Raum der Versorgung zusammen mit diesem Raum eigentlich des Auftrags, was letztendlich aus dem Buch des Lebens kam, ja, wo er sie gesehen hat, ja, damit will Gott dir sagen, wenn du dich auf meinen Auftrag konzentrierst, den ich für dein Leben habe, dann sorge ich für deine Versorgung. Amen. Halleluja. Okay, ich mache mal hier weiter. Was hast du gesehen? Also ich war erst in einem wunderschönen Paradiesgarten voller, ja, wunderschöner Früchte und es war einfach... Okay, schön. Warst du da auch? Ich war auch. War da beide zusammen da? Ja, ne? Ja. Halleluja, das gibt's auch. Und ja, als zweites, weißt du, und das spüre ich immer noch, so ganz starke Kraft, wie so eine schwere Decke, aber sehr wohltuend. Also es liegt so voll auf mir. Mhm. So, es wurde immer mehr. Mhm. Das ist Gewicht der Herrlichkeit. Ja, richtig. Gewicht. Herrlichkeit, das heißt ja auch Kavod. Immer, ja, noch ganz stark, ja. Gewicht, ja, preist den Herrn. Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus, wow. Könnt ihr mal gerade spüren. Ich glaube, dass dieses Gewicht einfach für jeden Einzelnen von uns gerade ist. Er verstärkt wirklich die Dichte und das Gewicht seiner Herrlichkeit auf uns, diese Dimension. Und es ist ja immer kein Zufall, wem Gott einen bestimmten Raum gibt. Ja. Das ist einfach, hängt damit zusammen, was jemand einfach auch gerade ganz speziell in der Situation braucht. Aber gleichzeitig sind manche Dinge, die jemand bekommt, sind unter Umständen eben auch für alle anderen. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, wer möchte noch was erzählen von dem Raum, den er hatte? Okay, Sabine. Ich habe diesen Raum gesehen, der Kindschaft irgendwie, so Kind sein. Mhm. Und dann habe ich meinen Mann an die Hand genommen und dann sind wir so stückchenweise so ins Wasser getaucht, mit den Zehenspitzen so vorab. Und dann waren da irgendwie so Wasserbälle und dann waren da so Wesen, die immer diese Wasserbälle weiter transportiert haben. So. Mhm, wow, ja, das steht einfach auch für diese kindliche Freude, genau, und dieses Spiel. Raum des kindlichen Glaubens, das hat er gesagt. Ah ja, Raum des kindlichen Glaubens, interessant. Ja. Raum des kindlichen Glaubens, das ist gut, das ist interessant. Also wir könnten noch viele, viele Sachen hören. Okay, du hast noch einen vielleicht, ja, genau, weil wir können noch viele, viele Sachen hören. Jeder empfängt was anderes. Wer hat alles mindestens einen Raum gesehen? Lass einfach mal sehen. Wer hat alles mindestens einen Raum gesehen? Halleluja. Okay, wer hat gar nichts gesehen oder wahrgenommen? Okay. Macht ja nichts draus. Heute Nachmittag surfen wir noch weiter. Es wird aktiviert. Ja? Kein Problem, ganz entspannt bleiben, ganz locker bleiben. Halleluja, er macht es. Okay? Ich habe einen Raum gesehen, der war für mich der Raum des Friedens und der Ruhe. Aha. Und ja, der war farblich sehr, sehr schön gestaltet, weil er ganz, ganz viele verschiedene Blautöne hatte und teilweise so mit goldenen Farben durchzogen. Wow. Weißt du, Herr? Blau ist auch die Farbe der Offenbarung. Okay. Ja. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass du aus dem Raum der Ruhe, oft musst du zuerst in den Raum der Ruhe gehen, um wirklich Offenbarung zu bekommen. Weil erst wenn deine Seele wirklich in der Ruhe war, kann sie wahrnehmen, was der Geist Gottes ihr gibt. Davor ist das, was du vielleicht manchmal für Offenbarung hältst, noch stark von deinem Verstand bestimmt. Aber wenn du in diesem Raum der Ruhe warst, dann kann Offenbarung kommen. Ja. Halleluja. Deswegen, ich empfehle jedem von euch, immer wieder den Raum der Ruhe aufzusuchen. Vorher hatte ich es, glaube ich, auch in einem prophetischen Wort, hatte ich es auch für jemanden, ne, diesen Raum der Ruhe. Genau, bei dir. Offenbarung 4, Vers 9. So ist noch eine Sabbatruhe übrig im Wort Gottes. Interessant ist auch, dass du letztendlich, wenn du ein bisschen nachstudierst im Wort Gottes, wirst du feststellen, dass du für jeden Raum, den es im Himmel gibt, auch immer irgendwo eine Bibelstelle dafür findest. Mal in Bezug auf die Wirksamkeit, mal in Bezug auf konkret einfach diesen Raum, wie zum Beispiel den Thronsaal. Ja. Aber du findest immer auch einen biblischen Anhalt, weil das Wort Gottes, was das Geniale am Wort Gottes, das Wort Gottes ist so unendlich, dass die unendlichen Räume der Herrlichkeit alle auch mit da drin sind. Also wenn du nur mit dem Geist der Offenbarung schaust, dann wirst du es sehen. Ja. Das ist interessant. Und das ist auch immer wichtig, verstehst du, immer wichtig, dass das Ganze, wir surfen hier nicht nur einfach irgendwo rum und landen dann irgendwo und sagen am Ende, ja, ich war in dem Raum mit den sieben grünen Drachen und die sind da rumgeflogen und haben Feuer gespien oder irgendwie sowas, ja. Und dann fragt man sich, okay, was war jetzt das? Hat irgendwie nichts mit der Bibel zu tun. Ja. Verstehst? Sondern es wird immer auch von der Bibel her bestätigt. Die Dinge des Geistes werden immer von der Bibel bestätigt. Das ist immer Geist und Wort, immer in Einheit. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte zum Schluss nochmal für uns alle beten. Nachmittag werden wir noch weiter in den Räumen auch surfen. Ich werde noch eine Stunde zu den Räumen machen. Ich werde euch noch von weiteren Räumen erzählen und dann werden wir auch Räume aktivieren, auch Räume der Wunder und so weiter. Aber für heute Morgen möchte ich einfach noch für uns alle beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns etwas geöffnet hast jetzt an diesem Morgen, Herr. Im Raum des Geistes, Herr. Danke, Herr, dass du das Vaterhaus durch Jesus vor 2000 Jahren für uns geöffnet hast. Und danke, Herr, dass wir im Glauben hineintreten, Herr. Wir sind dabei und die allermeisten sind da schon reingetreten und manche spüren es oder nehmen es vielleicht noch nicht so wahr, aber sie sind auch mit dabei im Glauben und sind bereits über die Schwelle gegangen und es wird sich auch manifestieren und sie werden es sehen und sie werden es wissen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns führst, Heiliger Geist. Du bist unser Leiter, du bist unser Führer auf diesem Weg, Herr. Und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ist ein Licht auf diesem Weg, Herr. Alles, was wir sehen, Herr, Herr, wir wollen es immer wieder auch in dein Wort sehen. Danke ich dir, Herr, für diesen Tag, an dem du uns dein Wort offenbarst und gleichzeitig die Dimensionen deiner Herrlichkeit und damit deines Geistes, Herr. Danke dir für Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Ja, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja.